Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 542, an Schiller. Wie sehr unterschieden ist der Nachklang unserer ruhigen Betrachtungen, den ich aus Ihrem Briefe vernehme, von dem Getöse, das mich die paar Tage meines hiesigen Aufenthaltes schon wieder umgibt. Doch war er nicht ohne Nutzen für mich, denn Graf Fries hat unter andern ein Dutzend alte Kupfer von Martin Schön mitgebracht, an denen ich zuerst das Verdienst und Unverdienst dieses Künstlers schematisieren konnte. Es ist uns höchst wahrscheinlich, obgleich Freund Lase die entgegengesetzte Hypothese hat, dass die Deutschen in einer früheren Konnexion mit Italien gestanden. Martin Schön hat nach Masaccios Tode noch 40 Jahre gelebt, sollte in dieser Zeit gar kein Hauch über die Alpen herübergekommen sein. Ich habe über diese Sache niemals nachgedacht, sondern sie ebenso gut sein lassen. Sie interessiert mich aber für die Zukunft mehr. Die Behandlungsart, die Sie den chromatischen Arbeiten vorschreiben, bleibt freilich mein höchster Wunsch, doch fürchte ich fast, dass sie wie jede andere Idee unerreichbar sein wird. Das Mögliche wird durch Ihre Teilnahme hervorgebracht werden. Jedermann hält die Absonderung der Hypothese vom Fakto sehr schwer. Sie ist aber noch schwerer, als man gewöhnlich denkt, weil jeder Vortrag selbst, jede Methode schon hypothetisch ist. Da Sie als ein Dritter nunmehr nach und nach meinen Vortrag anhören, so werden Sie das Hypothetische vom Faktischen besser trennen, als ich es nun künftig jemals vermag, weil sich gewisse Vorstellungsarten doch bei mir festgesetzt und gleichsam faktisiert haben. Ferner ist Ihnen das interessant, woran ich mich schon matt und müde gedacht habe, und Sie finden die Hauptpunkte, worauf das meiste ankommt, eher heraus. Doch davon ist jetzt keine Zeit zu reden. Ich erwarte Freunde zum Frühstück, und von da wird es bis zur Zauberflöte zwar nicht feenmäßig, doch bunt und unruhig genug zugehen. Leben Sie recht wohl, grüßen Ihre liebe Frau und gedenken mein, wenn Sie den Braten verzehren, den ich Ihnen hier überschicke, Weimar, den 4. Dezember 1798. G.